Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum? Die Gesellschaft? Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25. Hallo Nadja, du betreust bei Radio Blau dieses Jahr das Projekt 25, Leipziger Geschichte und Perspektive. Bevor wir darüber sprechen, kannst du dich unseren HörerInnen vielleicht kurz vorstellen? Also, was machst du sonst so und wie bist du zu Radio Blau gekommen? Ja, hallo. Was ich sonst mache? Ich bin freiberuflich als Dramaturgin und Regisseurin tätig. Ich halte einen Theaterkurs für Kinder, leite manchmal soziokulturelle oder ökologische Projekte. Und dafür kooperiere ich meistens mit NGOs oder Universitäten in Deutschland, aber auch manchmal in Italien. Und wie bin ich zum Radio gekommen? Also ich wollte schon immer Radio machen, schon seit ich ein Kind war. Und ja, ich habe mich aber nie, also ich erinnere mich noch, in Bologna sogar, wollten wir einen Radiosender gründen damals, wollten wir einen öffnen, haben wir dann aber nicht gemacht, es ist gescheitert. Und in Berlin habe ich mich aber irgendwie, als ich in Berlin dann war, habe ich mich nie getraut, an die freien Radios irgendwie ranzugehen. Als ich in Leipzig aber war, wurde ich dann plötzlich eingeladen von Radio Blau eben, um mein soziokulturelles Projekt Die Straße damals vorzustellen. Und als ich dann im Studio war, habe ich sofort nachgefragt, wie ich dort auch direkt aktiv werden könnte, da Radio Blau ja eine sehr zugängliche Struktur hat. Und genau, dann habe ich mit einer eigenen Sendung angefangen. Und so ging es dann weiter. Nun leitest du das Projekt 25, Leipziger Geschichte und Perspektive. Worum geht es in dem Projekt? Also in dem Projekt geht es um 50 Jahre Leipzig letztendlich. Also 25 Jahre zurück und 25 Jahre vorspulen. Es sind 25 Sendungen mit auch mehr als 20 Sendungsmacherinnen zu jeweils einem politisch-sozial relevanten Thema. Zu jeder Sendung ist mindestens ein Gast eingeladen und das sind Leipziger Expertinnen aus den jeweiligen Bereichen. Und inhaltlich geht es darum, zu erforschen, wie sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert hat und wie es sich wahrscheinlich in den kommenden 25 Jahren verändern wird. Und natürlich auch darum, was können wir tun, um Einfluss darauf zu haben. Ja, warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, so sowohl in die Vergangenheit einer Stadt zu gucken, als auch in die Zukunft? Was können wir daraus lernen? Was denkst du? Es geht letztendlich darum, aus einer geschichtlichen Perspektive, also da wir die letzten 25 Jahre angucken, aus dieser geschichtlichen Perspektive Szenarien für die Zukunft auszumalen, also aus der Geschichte zu lernen, um aktiv für die Zukunft werden zu können. Also sehen, ob wir diese Szenarien überhaupt wollen oder eher nicht und was können wir dafür tun und wie können wir persönlich dafür aktiv werden oder wie können wir unsere Institutionen dazu auffordern, aktiv zu werden. Zum Beispiel, vielleicht ist das Klima das einfachste Beispiel, sozusagen, wenn wir einen dramatischen Zukunftsszenario ausmalen. Was können wir tun, damit es nicht eintritt in den nächsten 25 Jahren? Oder der Wohnungsmarkt, wie können wir das schaffen, dass er in 25 Jahren noch zugänglich bleibt? Genau, das ist spannend, weil man hört ja Meinungen, also wir werden Meinungen hören von Expertinnen zu diesen Themen. Ja, und dann gibt es am Ende einen Moment, wo wir hoffentlich viele Leute zusammenbringen können, damit man über Leipzigs Zukunft debattiert. Diese Experten und Expertinnen, sind das WissenschaftlerInnen oder wo findet ihr die? Jede Sendungsmacherin ist frei zu wählen. Allerdings muss man sagen, dass die Interviewpartner, die Gäste, keine Prominenten sind. Es ist aber auch, es ist nicht vorgegeben worden, aber letztendlich ist es so zustande gekommen. Also es sind zwar Wissenschaftler zum Teil oder aktive Menschen in den Bereichen, zu denen sie interviewt werden. Es sind hauptsächlich, was wichtig ist, sind das Leute, die sich mit Leipzig in den letzten 25 Jahren auseinandergesetzt haben und die in der Stadt aktiv sind in den Bereichen und sich deswegen gut auskennen. Also zum Beispiel von Vereinen oder so? Zum Beispiel von Vereinen. Es kommt darauf an, aber auf das Thema, weil wenn wir das Thema Musik nehmen, sind es natürlich aktive Musikerinnen aller Bereiche. Und die können dann zum Beispiel auch bekannt sein, weil so ist es nun mal, wenn man sich... Aber wenn man zum Beispiel, wenn wir das Thema Gesundheit nehmen, dann sind es Menschen, die nicht unbedingt der Öffentlichkeit bekannt sind, aber sich sehr gut auskennen und vielleicht auch eine sehr lange Erfahrung eben in Leipzig haben zum Thema. Also das hängt halt ein bisschen vom Thema ab, wie bekannt die Leute sind, die eingeladen worden sind. Manche sind überhaupt nicht bekannt und andere haben wir vielleicht schon gehört. Du hast jetzt schon so ein paar Themen genannt. Von den 25 Themen, die ihr behandeln werdet, gibt es vielleicht irgendwelche Themen, auf die du besonders gespannt bist? Ich bin eigentlich auf alle Themen gespannt, muss ich sagen. Und wir haben sicher nicht alles abdecken können, was wir abdecken wollten. Denn also mir scheint, dass die Reihe eigentlich 2 Jahre noch weiterlaufen könnte danach. Es sind so viele Themen. Ich finde, ich muss sagen, ja, sie sind so unterschiedlich, dass ich alle interessant finde. Ich kann ein paar nennen, also von natürlich politischen Themen und Inklusion oder Soziokultur, über auch aber Musik und Esskultur und Radio natürlich, freies Radio besonders und natürlich die allgemeineren Themen wie Arbeit, Klima, Wohnungsmarkt. Und jedes Thema hat einen Schwerpunkt, denn die Themen sind auch so breit, dass jeder, der die Sendung macht, aussuchen konnte, ob es einen Schwerpunkt gibt und welcher dann der Schwerpunkt ist. Du hast gesagt, dass es eben 25 Sendungen werden. Wann geht es denn mit diesen 25 Sendungen los und wann kann man die anhören? Morgen geht's los. Morgen geht's los um 18 Uhr, denn die Sendereihe findet immer freitags statt um 18 Uhr bis mindestens 19 Uhr, manchmal sogar bis 20 Uhr. Ja, und sie läuft bis zum 13.11. Ja, und du hast vorhin gesagt, vielleicht kann man ja dann auch noch die verschiedenen Leute, die da jetzt irgendwie dran beteiligt sind, zusammenbringen, um miteinander zu diskutieren. Ist da schon irgendwas Konkretes geplant dafür? Ja, wir haben eine Abschlussveranstaltung. Das ist eine Podiumsdiskussion in der NATO am 6.12. Wir hoffen natürlich, dass das dann zu dem Zeitpunkt auch stattfinden kann. Und es gibt noch was. Wir planen auch ein Hörspiel. Aus diesen 25 Sendungen möchten wir ein Hörspiel zusammenschneiden, was dann nächstes Jahr auf verschiedenen Festivals laufen wird. Und wir planen auch eine Zeitkapsel, wo wir dieses Hörspiel dann speichern wollen, damit es in 25 Jahren dann nachzuhören ist und man kann dann nachvollziehen, ob die Veränderungen, die man vermutet hat, stattgefunden haben oder nicht. Naja, das klingt natürlich sehr aufregend. Dann hoffe ich, dass ich in 25 Jahren noch dabei sein kann, wenn es wieder ausgegraben wird. Danke dir für das Interview. Ja, gerne. Und bin auch gespannt auf die 25 Sendungen. Ja, ich auch. Ich hoffe, es macht auch Spaß. Thank you. erscheint mir der Regen, befinde ich mich auf dem Lande, als hätte ich plötzlich sehr viel Zeit. Ich habe niemanden, niemanden. Auf den Trost der Welt, in einem Zimmer in der Vorstadt, vom Herumgehen in trunkenen Gewändern auf verwelkten Gärten. Bis es wieder so weit ist. »27 Jahre Coloradio. Da könnte man natürlich wieder Bilanz ziehen und die alten Geschichten vorkramen. Das mache ich aber nicht. Ich will lieber auf den Status quo und in die Zukunft gucken, was passiert gerade und wie geht's weiter. Ja, nach 27 Jahren merkt man, dass Dresdens Freies Radio langsam, aber sicher erwachsen wird. Der Umzug ins Dresdner Zentralwerk vor 3 Jahren hat echt gut getan. Das scheint auch gerade Mode zu sein.« Radio Blau in Leipzig ist umgezogen, Radio T in Chemnitz hat ein neues Zuhause gefunden. In Berlin gibt es ein neues Studio im Haus der Statistik für FRBB und Radio Frei in Erfurt zieht demnächst ins alte Stadttheater. Ja, zurück nach Dresden zu Coloradio. Wir haben endlich den Sprung ins neue Jahrtausend geschafft. Das merkt man besonders an der Technik. 2 von 3 Studios sind bereits digitalisiert. Überhaupt 3 Studios zu haben und dazu noch einen Seminarraum und einen Redaktionsraum, das ist schon ein ganz schöner Luxus. Ja, die Corona-Ferien haben wir ganz gut überstanden. Nach etwa 4 Tagen stand der Übergangssendebetrieb. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Wer konnte, hat zu Hause vorproduziert oder live gestreamt. Manche haben einfach die besten Sendungen des vergangenen Jahres wiederholt und sich eine kleine Sendepause gegönnt. Ist auch okay. Bislang war es in meiner Wahrnehmung zumindest so, dass Coloradio zwar als freies Radio für Dresden einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt hatte, aber kaum live gehört wurde. Das verschiebt sich gerade massiv. Das merke ich am steigenden Traffic auf der Webseite, am Anstieg der Anrufe und E-Mails unserer Hörerschaft und an den vielen Anfragen von Leuten, die selbst eine Sendung machen wollen oder bei unseren Workshops mitmachen wollen. Wir sind einfach viel mehr in der Öffentlichkeit präsent. Tolerate, Day Festival, Hechtfest, Umundu Festival, Aussitzen Deluxe, Elbhangfest. Überall da, wo Leute kulturell und politisch etwas auf die Beine stellen, sind wir einfach mal mit dabei. Gerade sind wir an dem Punkt, an dem unser junges Radio, das medienpädagogische Projekt der Radioinitiative Dresden, wieder eine Generation entlässt und neue, junge Sendungsmachende das Programm erfrischen, die ja eigentlich schon alte Hasen durch ihre Vorerfahrungen beim jungen Radio sind. Ich freue mich über neue Formate wie Abendschule, Viertel vor Stadt oder Kanaxiatisch. Das ist so eine Sendereihe, in der es um Rassismustheorien geht. Und toll sind auch so temporäre Projekte wie Ballroom Talk, eine Talkshow aus der Johannstadt oder die täglichen Live-Übertragungen aus der Neustadt, aus verschiedenen Kulturlocations im Sommer im Rahmen von Aussitzen Deluxe. Und es gibt so viele neue Sendungen über spannende Themen. Das fängt an beim jüdischen Kulturleben in Dresden, Fotografie in Dresden, Umgang mit Verschwörungstheorien und geht weiter bis zu unserem Magazin mit dem sehr detaillierten, ausführlichen Blick in Dresdens Kulturlandschaft. All das sind große Themen, die gerade eigene Formate oder an Format gewinnen. Aber die große Frage steht im Raum, wie geht es nun weiter? Es gibt drei freie Radios in Sachsen, ich habe sie schon erwähnt, Radio T in Chemnitz, Radio Blau in Leipzig, Coloradio in Dresden und in Zittau gründet sich auch gerade ein freies Radio unter dem Arbeitstitel Radio Z. Ich denke, es ist an der Zeit, dass diese Radios gemeinsame Sache machen, sich zu einem Sendekombinat im Schaltprogramm zusammenschließen und einen 24/7 Sendebetrieb auf die Beine stellen, also rund um die Uhr, jeden Tag 24 Stunden. Ja, es ist auch Zeit, mehr in den ländlichen Raum zu expandieren und in den demokratiearmen Gebieten Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst Radio zu machen und das möglichst niedrigschwellig, was nicht niveaulos heißt, barrierefrei und im Radio auf UKW und natürlich auf den bisherigen Frequenzen, sachsenweit, aber auch auf DAB+ und natürlich auch als Webstream. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun und ich hoffe, dass die, die darüber entscheiden, dass das mit UKW und DAB+ parallel funktioniert, so begeisternd und überzeugt von einem gemeinsamen freien Radio für Sachsen sind wie ich. Vielleicht gibt es ja in 2-3 Jahren einen ersten Geburtstag zu feiern. Bis dahin erstmal alles Gute zum 27. Coloradio und danke an alle Sendungsmachenden, die mit dem Clubsound, die mit der Politik und Kultur, die mit den frischen Ideen. Danke an alle Spenderinnen und Förderer, ans junge Radio und alle, die im Hintergrund Hilfe und Unterstützung leisten, die sonst keiner sieht und hört. Herzlichen Glückwunsch. Licht und ich fühle überhaupt nichts mehr. Dunkle Häuser wie kalte Mauern um mich her. Ohne Anfang, ohne Ende, diese tote Stadt gibt mich nicht her. Genau, letztes Jahr in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2019 also, hat die Polizei in der Hildegardstraße in Leipzig im Osten versucht, eine Person abzuschieben. Also hat die Person abgeholt aus der Wohnung und es sind ein paar Leute darauf aufmerksam geworden, dass da ganz viel Polizei ist und so im Vorbeigehen und haben dann das Polizeiauto blockiert. Dann wurde das schnell geteilt über Social Media und am Ende waren ein paar hundert Leute da und haben versucht, diese Abschiebung zu verhindern. Die Polizei hat die Abschiebung trotzdem durchgezogen, obwohl sehr viele Leute eben gezeigt haben, dass sie was dagegen haben. Und ist dann in den Morgenstunden des 10. Juli kam es zu massiver Polizeigewalt, ganz starker Einsatz von Pfefferspray, sehr viele verletzte Demonstrierende und zwei Menschen kamen anschließend in Untersuchungshaft für Monate und hatten Strafverfahren. Genau. Und das hat sehr viele Menschen bewegt und irgendwie mal so die Abschiebepraxis, die ganze Zeit sonst sehr viel im Verborgenen passiert, sichtbar gemacht und auch die Polizeigewalt. Und dann haben sich im Nachhinein ein paar Menschen gefunden, die gesagt haben, das können wir nicht so stehen lassen, wir müssen irgendwie das Ereignis aufgreifen und auch irgendwie im Stadtteil was dazu machen. Und es ist irgendwie auch klar geworden, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen hier im Stadtteil wohnen und teilweise so eine Vernetzung irgendwie fehlt. Dieses Straßenfest im letzten Jahr, wie blickt ihr da jetzt drauf zurück? Genau, also es war eher so ein Kiez-Treff, hieß das, kein Straßenfest. Aber genau, es sollte eben, also es war super schnell organisiert und am Ende hat sehr viel stattgefunden. Es kamen ganz viele unterschiedliche Gruppen, ganz viele unterschiedliche Leute aus dem Stadtteil zusammen und eigentlich sehr gut und sehr kraftvoll irgendwie. Aber trotzdem, genau dieses Jahr waren wir uns sehr lange nicht sicher, können wir überhaupt was machen wegen Corona und haben uns dann dafür entschieden, auch nicht nochmal so ein Kiez-Treff zu organisieren, sondern ein bisschen eine andere Form von Veranstaltung zu machen. Die, das Format, das ihr jetzt geplant habt, wie sieht es aus? Also wie wollt ihr dieses Straßenfest oder Kiezfest bestreiten dieses Jahr? Wir dachten uns, das noch ein bisschen politischer vielleicht zu machen, weil uns ist aufgefallen, dass in diesen Ereignissen vor einem Jahr eben auch sehr viele unterschiedliche Themen eigentlich so mal zusammengekommen sind, die aber eigentlich auch immer alle sehr präsent eigentlich sind im Stadtteil. Und deswegen gibt es dieses Jahr am 10., also diesen Freitagnachmittag, so verschiedene Stationen auf der Hildegardstraße, 5 Stück, wo dann so verschiedene Gruppen auch sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, die irgendwie alle zusammenkamen an dem Tag. Also das ist einmal Abschiebung, Racial Profiling, Polizeigewalt, Repression und Intervention. Und am Donnerstagabend, am 9., weil das ja quasi da anfing, zeigen wir verschiedene Kurzfilme, die thematisch passend sind im Rabet. Jetzt, du hast ja gesagt, dass das Viertel sehr divers ist und ihr das letztes Jahr aber als so ein kraftvolles Moment erlebt habt. Wie war denn das Organisieren im Viertel für euch? Dadurch, dass dieses Jahr sehr lange unklar war, war es auch wieder ein bisschen spontan. Und ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, dass eben noch mehr verschiedene Leute zusammenkommen. Also es sind jetzt verschiedene politische Gruppen dabei und auch so die Läden, die drumherum sind, sind informiert und Anwohnerinnen, glaube ich, sind nur so teilweise angebunden, aber dafür hat dieses Jahr leider ein bisschen die Zeit gefehlt. Aber wir hoffen, dass es sich quasi, wenn das jetzt stetig passiert, und dafür gibt es das zum zweiten Mal, dass eben auch mehr Leute davon wissen und auch mehr Leute sich eingeladen fühlen, daran teilzunehmen. Das wieder zu organisieren oder die Themen weiterhin zu bearbeiten. Im Leipziger Stadtteil Stötteritz ist aktuell eine vermehrte Ausbreitung von Nazi-Propaganda zu beobachten. In vielen Straßen befinden sich Nazi-Graffitis und Sticker. Diese zeigen nicht nur völkisch-nationalistische Parolen, sondern auch explizite NS-Verherrlichungen, blanken Geschichtsrevisionismus und volksverhetzende Aufrufe. Ein Anwohner erzählt, was dort genau zu sehen ist. Also was dort zu sehen war, waren eben die üblichen Schmierereien, die üblichen Codes, die eben so bekannt sind von der rechtsextremen neonazistischen Szene, sei es jetzt solche Kürze wie NS für Nationalsozialismus oder die 88 für Heil Hitler. Und dies verbunden dann auch mit tatsächlichen Slogans oder Parolen wie Nationalsozialismus jetzt. Dabei ist Stötteritz eher als bürgerliches Viertel bekannt. Dennoch begünstigt vielleicht auch gerade das die Häufung solcher Parolen, die von einigen Anwohnern als Anfang einer rechten Landnahme betrachtet werden. Ich kann sagen, dass Stötteritz ein sehr bürgerliches Viertel ist, grenzt direkt an Reutnitz dran. Bloß Stötteritz fehlt im Grunde das, was Reutnitz eben hat, nämlich diese alternative Szene und dieses alternative Flair. Davon kriegt Stötteritz nur noch ganz peripher was ab, sodass hier eigentlich mehr Kleinfamilienleben und so weiter oder auch ältere Menschen. Eine Jugendkultur oder eine Subkultur ist hier weniger wahrzunehmen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es hier rechte Ausufer sozusagen hier leichter haben oder zumindest rechte Keime sich hier niederzulassen. Und es ist natürlich alarmierend für mich und gibt mir das Gefühl, hier ja, im Grunde doppelt auf mich aufzupassen, vielleicht auch Symboliken eher zu verstecken oder zu meiden, weil ich hier das Gefühl habe, dass ich in einer Unterzahl bin oder zumindest nicht viele Leute hinter mir also stehen habe, die dann eingreifen könnten, wenn was passieren sollte. Also man fühlt sich hier schon relativ verloren. Könnte auch daran liegen, dass hier die Leute, die tatsächlich was unternehmen wollen gegen rechts, auf verlorenem Posten stehen oder zumindest nicht mal voneinander wissen. Dieses Gefühl, auf verlorenem Posten zu stehen, wird auch von Ereignissen bestärkt, über die neuerdings der MDR berichtete. Zwei AnwohnerInnen hatten Nazi-Symboliken im Viertel überklebt, als sie von einer größeren Gruppe Nazis angegriffen wurden. Nur mit viel Glück konnten die beiden fliehen und trauen sich seitdem kaum noch in das Viertel, aus Angst erkannt zu werden. Auch durch die Polizei oder die Stadt bekommen die beiden keine Unterstützung. Direkt nach dem Vorfall teilte die Polizei den beiden AktivistInnen mit, sie könne nichts tun. Es sei ja schließlich nichts passiert. Die Initiative Chronic LE dokumentiert seit Jahren rechtsextreme Übergriffe in ganz Leipzig. Stötteritz hatte in diesem Zusammenhang eine Zeit lang eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Mittlerweile ändert sich das allerdings. Im Viertel erklärt man sich diesen Trend mit dem Zuzug von Neonazis aus dem Kampfsportmilieu. Was ich weiß, ist, dass noch nicht vor allzu langer Zeit Leute aus dem extremen rechten Rand hierher gezogen sein sollen. Also die sollen der Gruppierung der Dritte Weg angehören oder zumindest dem zuzurechnen sein. Und haben auch schon eben durch ja, bestimmte Vorfälle sich gewalttätig, ja, auffällig gemacht eben. Eine Organisierung von AnwohnerInnen ist vor diesem Hintergrund schwierig. Aktuell gibt es so gut wie keine Initiativen, die dieser beschriebenen Landnahme sichtlich etwas entgegensetzen. Was zu tun ist, ist antifaschistische Arbeit von innen und von außen. Naja, der erste Schritt, der zumindest den Leuten hier vor Ort weiterhilft, gegen dieses Problem vorzugehen, ist natürlich erstmal die Aufklärung und das öffentliche Anklagen. Also, dass dies eben nicht unter das Radar fällt und hier die Neonazis wirklich nach und nach diesen Raum für sich okkupieren können. Dass das eine Öffentlichkeit erfährt, dass sich Menschen mit den Anwohnerinnen hier solidarisieren und im zweiten Schritt vielleicht auch schon erste Kontakte suchen, sprich sich vernetzen und dann in der Endkonsequenz auch vielleicht was Größeres aufbauen. Sei es jetzt Jugendarbeit, sei es jetzt Vorträge, wie auch immer, Benefizkonzert oder so. Also es gibt ja ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sich zu engagieren. Dann melde ich mich dann mal. Oh!